Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Der Bundesgerichtshof hat heute die Entschädigungsklage eines afghanischen Flüchtlings wegen Abschiebehaft abgewiesen. Das Land Bayern muss diesem Mann keine Entschädigung zahlen, denn die Begründung, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, muss ich gerade schuldig bleiben. Aber er saß eben mehrere Tage in Abschiebehaft und die Anordnung der Haft sei in seinem Fall rechtmäßig gewesen. Genau, das war die Begründung. So hat der Karlsruher Bundesgerichtshof entschieden. Wann, unter welchen Umständen darf man ausreisepflichtige Asylbewerber in Haft nehmen? Das ist ja eine Frage, die auch im sogenannten geordnete Rückkehrgesetz nochmal Thema ist, das das Kabinett gestern beschlossen hat. Da will man den Druck auf Asylbewerber erhöhen, die ausreisepflichtig sind. Herr von Locke, gute Idee? Ja, wieder ein wahnsinnig komplexes Thema. Mhm. Das Hauptproblem besteht ja in zweierlei Hinsicht. Wir haben Ausreisepflichtige, die auch bereits den Bescheid erteilt bekommen haben. Das ist die eine Seite, die also letztlich tatsächlich abgeschoben werden könnten. Da gibt es das große Problem, dass von denen ungefähr, nennen wir es 50.000, die noch im Raum sind, die noch abzuschieben, direkt abzuschieben sind, pro Jahr 26.000, 25.000 abgeschoben worden sind in den letzten Jahren, aber dass 30.000 sich dem entzogen haben. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, um die geht es Ihnen, das ist das Zweite, was im Raum ist, ist die Frage, wie geht man mit denen um, die noch auch geduldet sind, die letztlich aber stärker auch veranlasst werden sollen, so die Überlegung von Seehofer, Duldungsmöglichkeiten zu reduzieren, also auch stärker zu einer Ausreise veranlasst zu werden. Diese beiden großen Komplexe sind im Raum und da steht jetzt mit dem Urteil, was Sie anführen, auch wenn es hier abschlägig beschieden wurde, eine Grundfrage im Raum. Denn wir alle wissen, damals wurde vom BAMF, es wurden sehr viele Bescheide erteilt, ausgesprochen, die dann anschließend bei einer Prüfung nicht rechtlich Bestand hat. Es gibt also sehr viele Ausreisepflichtige, deren Urteile anschließend als nicht rechtmäßig sich erwiesen haben. Hier haben wir ausnahmsweise einen rechtmäßigen Fall offensichtlich. Aber es gibt sehr viele, die der Prüfung nicht standgehalten haben. Und dann taucht natürlich jetzt die Frage auf, ist es berechtigt, weit strengere Maßgaben und schnellere Durchführungen zu tätigen, da wir doch wissen, dass auch viele der Bescheide nicht rechtlich standhalten werden. Das ist ein Stück weit der Konflikt, der im Raum ist. Und das, glaube ich, ist gestern zu kurz gekommen. Denn gestern ging es natürlich in der Auseinandersetzung um die Entscheidung, nur um die Frage. Von rechts wurde kritisiert, Seehofer ist mit seinen harten Forderungen auf der Strecke geblieben. Das wurde von der AfD natürlich reklamiert, dass letztlich, denn Seehofer hatte noch Strengeres vor, er wollte noch stärker in den Ankerzentren die Leute frühzeitig zusammenziehen. Er wollte sie vor allem auch stärker habhaft machen, wenn sie direkte, wenn Abschiebevollzug vonstatten ist. Und die linke Seite, die Grünen wie die Linkspartei, haben bereits seine Maßgaben als zu hart kritisiert. Es war aber selten im Raum die Frage, wie verhält es sich eigentlich mit Fällen, in denen sich der Befund, dass man ausreisepflichtig ist, gar nicht als rechtsmäßig erwiesen hat. Und das ist eine große Grauzone, denn wie gesagt, es gibt viele Fälle, in denen in den Jahren des großen Drucks, des großen Andrangs eben nicht rechtlich haltbare Entschlüsse gefasst worden sind. Also in der Tat ist die Lage komplex, aber es ist ja auch jetzt so gedacht, dass ausreisepflichtige Asylbewerber, wir gehen mal davon aus, dass also sie wirklich ausreisepflichtig sind, dass sie dann mithelfen müssen, zum Beispiel Reisedokumente herbeizubringen, finanzielle Mittel zum Beispiel auch dazu aufzuwenden, dass sie also zurückgehen in ihre Länder oder in das Land, wo sie zuerst europäischen Boden betreten haben. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie mit Sanktionen rechnen. Ja, das ist richtig. Das halte ich auch nicht in jedem Fall für falsch, um es deutlich zu sagen. Es ist ja ein Grundproblem. Wir müssen uns bewusst machen, auch da ist das Problem sehr grundsätzlicher Natur. Wir haben das Problem, dass gerade von rechts seitens der AfD der Rechtsstaat damit kritisiert wurde, dass er nicht funktioniert, dass in vielen Fällen Abschiebungen nicht durchgeführt worden sind. Auch deshalb, weil in einzelnen Fällen die Asylbeantragenden nicht geholfen haben bei der Beiführung. Beispielsweise allein nur die Auskunft, wenn die Auskunft nicht getätigt wird, das, wo man herkommt, beziehungsweise nicht der Versuch gemacht wird, dem nachzukommen, also indem der Staat Möglichkeiten hat, Anfragen zu tätigen, ob der oder diejenige dort gemeldet ist in dem jeweiligen Land. Dann ist das natürlich der Versuch, der eigenen Abschiebung entgegenzuwirken, weil man weiß, man hat möglicherweise keine Aufenthaltsberechtigung, keinen Anspruch auf Aufenthalt. Das ist natürlich meines Erachtens ein Grund, wo man in der Tat Mithilfe erwarten kann, ohne dass man dadurch in Abrede stellt, dass nicht in einzelnen Fällen tatsächlich Flüchtlinge gehalten sind, ihre Dokumente vielleicht sogar loswerden zu müssen, damit sie überhaupt Grenzkontrollen bzw. Den Versuchen von Schleppern ihnen entgegenzuwirken bzw. auch von Straffällen und so weiter, dass dergleichen passieren kann. Aber es sollte dann zumindest die Möglichkeit geben einer Mithilfe. Das ist auch jetzt festgehalten worden. Es gab noch weitere Punkte. Es war die Auseinandersetzung in der Frage, wie wird auch denen beizukommen, gerade von Staats wegen, die möglicherweise Hilfestellung leisten bei dem Versuch, sich der Abschiebung zu entziehen. Da hat Seehofer ein interessantes Wort getätigt. Er hat gesagt, ich will ausdrücklich nicht einmal die Organisationen belangen, die sich beispielsweise als Asylhilfe, die Kirche pro Asyl, das sind nicht die primären. Er denkt aber daran, dass beispielsweise, wenn es in den Ämtern Menschen gibt, die Abschiebungen verhindern, dass man auch dort entgegenwirken soll. Mhm. Das ist vom Prinzip meines Erachtens nicht grundsätzlich falsch, weil wir uns immer bewusst machen, die rechte Seite wird immer die Munition sammeln, auch gegen den Rechtsstaat zu schießen, wenn er sich nicht als durchsetzungsfähig erweist. Das heißt, Durchsetzungsfähigkeit, darum geht es tatsächlich. Die Grünen trotzdem kritisieren dieses Gesetz oder die Gesetzesvorlage, den Entwurf. Das sei ein Katalog der Inhumanität und der Entrechtung. Und man solle viel lieber die Einwanderungsgesellschaft aktiv gestalten, anstatt Integrationsverhinderung zu betreiben. Naja, das ist gut gemeint. Das wird die Opposition immer machen. Ich bin gespannt, wie die Grünen sich verhalten werden. Das kann man ein bisschen jetzt auch schon schmunzeln sagen, wenn sie eines Tages, und das ist ja vielleicht gar nicht mehr allzu lange hin, in der Regierung sein werden. Das sei mal gesagt. Sie haben sich damals auch in den Verhandlungen zu Jamaika weit konzilianter gezeigt. Aber natürlich wird die Opposition das sagen. Sie sagt es an einem Punkt auch durchaus zu Recht. Es gibt eine ganz große Grundproblematik. Nämlich die Frage, wie lange man einen unsicheren Aufenthaltsstatus aufrechterhalten darf. Wir haben ja eine große Zahl, jetzt gegenwärtig auch von Geduldeten. Und die Grundfrage ist die, ob jenseits auch hier wieder die politische Dimension der rechtlichen Fragestellung nicht eines Tages so etwas greifen muss wie eine politische Anerkennung. Der Einzige, der es übrigens sehr deutlich einmal gesagt hat, war Wolfgang Schäuble. Übrigens Wolfgang Schäuble AD, als er aus Amt und Würden war, nicht mehr der Innenminister, hat gesagt, wir müssen überlegen, ob wir nicht eines Tages vielleicht die Geflüchteten politisch anerkennen, weil wir mit den Abschiebungen gar nicht die Aufgabe lösen können. Das wäre dann ein Schnitt, aber das würde auch wieder natürlich gewaltige Munition für die AfD bedeuten. Albrecht von Lucke, die Einschätzungen von ihm als Politikwissenschaftler und Juristen. Er ist zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur.